wieder so, wie ich früher schon gewesen bin. Ihr bezeichnet mich als Dreck, doch wo ist euer Besen hin? Weil ich jetzt ein Wesen bin, gefüllt mit Hass und Ignoranz. Denke ich nicht mit dem Kopf, denke nur noch mit dem Schwanz. Die Rechnungen begleichen, lang genug wurde jetzt eingesteckt. Denn der Hass hat sich wieder in mein Hirn hineingehackt. Kenne keinen Unterschied mehr, such a beauty, what a bitch. Und um wieder klar zu kommen, schiebe ich ne Sonderschicht. Schalter wurden umgelegt, weil ich's nicht erwarten kann, wieder hinter Mike zu stehen, weil ich sonst nicht schlafen kann. Denn ich bin so aufgeregt, das Mikrofon hat mich zurück. Und es muss jetzt sein, denn deutscher Rap ist echt gefickt. Und ich muss jetzt Druck ablassen, denn Anzeigen häufen sich. Doch das hier ist der Notruf und Hans Meiser äußert sich. Doch das ist mir auch egal, alles geht mir auf den Sack. Denn was ich zu sagen habe, hau ich einfach auf den Takt. Ihr sagt, ich sag. Ihr sagt, ich sag. Ihr sagt, ich sag. Ihr sagt, ich sag. Ihr sagt, ich sag. Ihr sagt, ich sag. Ihr sagt, ich sag. Ihr sagt, ich sag. Ja, die meisten geben auf, außer DJs legen auf. Du bist nur ne Nutte, ich bin der, der sich dein Leben kauft. Alles oder nichts, die Überschrift von meinem Lebenslauf. Nie auf Gottes Wegen auch, wenn ich Gottes Segen brauch. So wie ein Vampir, saug ich dir das Leben aus. Oder so wie eine Pflanze, die auch mal den Regen braucht. Das Leben ist halt hart, scheiß mal auf das Sonnenlicht. Das heißt, ich brauche keinen Kampf, weil der Krieg gewonnen ist. Das hat keinen Zusammenhalt und für dich ist das unverständlich. Deshalb bin und bleib ich fuhr ein bisschen krank, doch unvergänglich. Ich und deutscher Rap sind seit 6 Jahren schon unzertrennlich. Kofferraum, Marketing, guck mal, wie groß unsere Gang ist. Viele halten mich für krank und manche sehen das so wie ich. Doch ich ficke einfach jeden, deine Schwester, so wie dich. Ja, so wie dich, denn so wie Licht bring auch ich den Schatten mit. Was in meinem Kopf vorgeht, wird direkt ein Plattenhit. Ihr sagt, wie kannst du nur? Ich sag. Ihr sagt, ihr wollt nicht sterben. Ich sag. Ihr sagt, wie asozial. Ich sag. Ihr sagt, ich bin schlecht erzogen. Ich sag. Ihr sagt, wie kannst du nur? Ich sag. Ihr sagt, ihr wollt nicht sterben. Ich sag. Ihr sagt, wie asozial. Ich sag. Ihr sagt, ich bin schlecht erzogen. Ich sag. Ja, mir wurde oft gesagt, dass ich einfach krank bin. Und heute atmen sie noch, weil ich durch Musik entspannt bin. Ja, das ist mein voller Ernst, denn Rappen ist wie Therapie. Macht mich wieder frei im Kopf, also Sorgen, c'est la vie. Deshalb scheiß ich auf Ataraxie, denn ich rackere wie Run DMC. It's like that. Fuhr ist wieder Hightech, Wochenende Mic-Check. Backe mir nen Kuchen und will wissen, wie der Teig schmeckt. Ihr sagt, wie kannst du nur? Ich sag, so bin ich eben. Ihr sagt, ihr wollt nicht sterben. Ich sag, scheiß auf Leben. Ihr sagt, wie asozial. Ich sag, vielen Dank. Ihr sagt, ich bin schlecht erzogen. Ich sag, ich bin krank. Ihr sagt, wie kannst du nur? Ich sag, so bin ich eben. Ihr sagt, ihr wollt nicht sterben. Ich sag, scheiß auf Leben. Ihr sagt, wie asozial. Ich sag, vielen Dank. Ihr sagt, ich bin schlecht erzogen. Ich sag, ich bin krank.